Wenige Worte? Hiermit verfüge ich. Und der Belgierin Christina gehört das alte Haus ihrer Großmutter auf Korsika. Da, ganz weit weg von allem, meint ein Einheimischer lakonisch, im letzten Dorf vor der Einsamkeit. Am Arsch des Wolfs. Und dann steht Christina vor dem heruntergekommenen Gehöft. Da wären wir, Il Palazzo. Sind Sie sicher, dass es das ist? Ja. In seinem Film »Das Haus auf Korsika« erzählt der belgische Filmemacher Pierre Duculot von einer, wenn man so will, Landliebe mit Widerständen. Vom ersten Schock über die Einsamkeit und die verzweifelten Versuche, das heruntergekommene Gebäude, nichts mit Landhausidylle, wieder fit zu bekommen, bis zu dem Moment, in dem sich Liebe herstellt zu dem, was da ist, in den einsamen korsischen Bergen. Es ist wunderschön hier. Würde dir auch gefallen? Ich habe schon einen Freund. Nein, Margot ist ein Hund. Pierre Duculot zeigt eine Frauenfigur, ich hab die Nase voll vom Vernünftigsein, ich bin schon 30 Jahre vernünftig. Die gegen alle Widerstände um das Recht auf ein eigenständiges Leben kämpft. Das Haus auf Korsika, empfehlenswert. Und in diesem Kampf und in ihrer sympathischen Sturköpfigkeit ist Christina diesem Dreiergespann Philipp, Lars und Josef in Hasta la Vista durchaus verwandt. Bei den drei jungen Männern geht es allerdings nicht um ein Haus inmitten einer majestätischen Natur, sondern um ihren drängenden Wunsch, ihre sexuelle Unschuld zu verlieren. Hast du jemals mit einer Frau geschlafen, Josef? Hat Josef nicht, denn für ihn, den Blinden und seine beiden querschnittsgelähmten Freunde ist das mit dem Sex alles andere als einfach. Und deswegen machen sie sich auf nach Spanien in ein Bordell der besonderen Art. Ein Luxushurenhaus extra für Jungs wie uns. Regisseur Geoffrey Enthoven nimmt das sexuelle Bedürfnis der drei behinderten jungen Männer als natürlich wie selbstverständlich. Deswegen ist seinem Film Hasta la Vista jede Peinlichkeit fremd. Und da der Weg... Aber deine Eltern werden dich nicht fahren lassen, das ist ja wohl klar. Wir müssen es ihnen ja nicht erzählen. Da der Weg ja das Ziel ist im Roadmovie sowieso, wird die Reise von Philipp, Lars und Josef inklusive zweier Rollstühle und einem Blindenstock am Ende handeln von Liebe, Vertrauen, Solidarität, einem unbedingt verdienten Geschlechtsakt und dem Wunsch nach Selbstbestimmung. Hasta la Vista von Geoffrey Enthoven, sehr empfehlenswert. Das erste Bild in Baby Call, eine Frau tot auf dem Gehweg, dann eine Rückblende. Anna, gespielt von Noomi Rapace, zieht mit ihrem Sohn Anders in eine Hochhaussiedlung am Rande von Oslo. Laut Gerichtsbeschluss erfährt er nicht, wo sie wohnen. Als die aus der Jugendbehörde... Er kann auch nicht herausfinden, in welche Schule Anders geht. Als die weg sind, schließt die Mutter als erstes die Vorhänge, als könne sie die Erinnerung an die Ehe aussperren, in der sie und Anders misshandelt wurden. Anders? Doch die Angst bleibt Annas ständiger Begleiter. Anders? Anders? Anders! Baby Call erzählt von einer traumatisierten Mutter, die ihr Kind panisch vor dem Leben zu schützen sucht. Anders! Anders! Traurigkeit und Melancholie liegen wie ein grauer Schleier über dem Film, wobei Annas Sohn Anders von all dem merkwürdig unberührt scheint. Am Ende werden wir wissen, warum. Ich brauche etwas, womit ich ihn hören kann, wenn er in einem anderen Zimmer liegt. Baby Call ist auch ein Sozialdrama über familiäre Gewalt. Wenn nun aber der Schrecken der Realität oder der Familie übermächtig wird, weiß das Kino einen Ausweg. Die Realität schafft sich im Übersinnlichen wie im Unheimlichen einen Gegenentwurf. Dass sich dieser Ausweg meist als tödliche Sackgasse erweist, diese Kinolektion haben wir gelernt bei David Lynch, M. Night Shyamalan, bei Polanski in Kubrick's Shining, bei Hitchcock und wir lernen sie jetzt neu bei Paul's Letaune in Baby Call. Was Realität ist, wird hier immer ungewisser, immer unzuverlässiger. Ich sehe Dinge, von denen ich weiß, dass sie nicht wahr sind. Und zwar jeden Tag. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Waren Sie mal beim Arzt? Nein, die nehmen mir sonst Anders weg. Andere Fragen zur Realität stellen sich. Ist Anders Freund aus der Schule real? Und dann die Sache mit dem See im Wald. Du musst auch den See zeichnen, sonst weiß der Lehrer nicht, wie schön du wohnst. Wo ist der denn? Ja, wo ist der? Wieso ist er mal da? Und wieso ist dann an der gleichen Stelle im Wald ein Parkplatz? Am Ende wirkt die Auflösung dieser surrealen Geschichte zugegeben etwas überzogen und nicht unbedingt nachvollziehbar. Doch das ändert erstaunlicherweise nichts an der intensiven Nachwirkung dieses Films. Der Grund liegt schlicht in Noomi Rapace. Wie sie diese Anna spielt, hat diese traumatisierte Mutter, der die Realität entschwindet, Anders? Oder von Anfang an entschwunden war, nichts von einem verrückten Freak. Noomi Rapace macht Anna vielmehr zu einer gequälten Kreatur, deren Leben in totaler Einsamkeit wie versiegt. Paul Slitaune zeichnet ein durchaus realistisches Bild einer unheimlichen Gesellschaft, in der ein traumatisierter Mensch, einer mit psychischen Problemen wie Anna, verwaltet wird. Baby Call von Paul Slitaune. Ein wenig zwiespältig, aber in jedem Fall empfehlenswert.